sehr nach Suizid aus. Harakiri. Selbstopferung. Mehr eine Selbstverbrennung. Es gibt mehrere Methoden der Selbstopferung. Sie ist nicht auf den Feuertod beschränkt. Sind Sie sicher, dass es ein Suizid ist? Wenn du es genießt zu töten, dann hörst du nicht auf. Bitte töte mich. Sie härter foltern und anschließend in Stücke schneiden? Hä? Bitte töte mich. Na los! Es sind solche Zicken, verstehst du, diese suizidgefährdeten Kreaturen.